Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Läuft. Dankeschön. Dann mache ich mal eben kurz die Begrüßung. Wir haben heute den 6. August 2013. Das ist 21.10 Uhr. Wir starten jetzt unsere Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW. Wir haben gerade schon mal kurz ausgekungelt, dass ich die Versammlungsleitung mache. Und die WAKO und der Bernd sind so nett aufzuzeichnen. Jetzt bräuchte ich aber bitte noch 1, 2, 5 Protokollanten. Nicht alle gleichzeitig hier schreien, bitte. Ich mach das nicht alleine. Ich habe nämlich heute auch ein bisschen Probleme mit dem Mumble. Wer würde die WAKO noch unterstützen? Na. Wie gut, dass wir die Stille rausschneiden können. Na komm, einer, der noch ein bisschen mitprotokolliert. Ich kann so furchtbar schlecht reden und schreiben gleichzeitig. Maja, magst du nicht noch ein bisschen mitprotokollieren? Das erklärt auch, wieso keiner mehr kommt. Abend. Ademasch hat gerade geschrieben, dass er so weit wie möglich mitprotokolliert, auch wenn er ohne Mikro ist. Dankeschön. Okay, dann wollen wir mal. Die Tagesordnung ist im 372er-Pad. Bitte einmal ansehen und alle, die anwesend sind, eintragen. Auch die Gäste gerne, lieber Seitix. Ich komme noch nicht, nein. Jetzt schon. Dann bitte einmal über die... Ja, was denn? Dann bitte einmal die Tagesordnung anschauen, ob die soweit okay ist oder ob da noch jemand Einwände hat. Dann ist die Tagesordnung so genehmigt. Das letzte Protokoll ist verlinkt vom 30.07. Da bitte auch einmal reinschauen und gucken, ob das so okay ist. WAKO, hattest du das nicht auch schon ins Wiki gestellt? Ja, direkt am Mittwoch. Ah, okay, gut. Ach so, wegen dem Ding, ne? Ja. Ja, ist ja, Pet ist ja genauso okay. Ich hatte mich jetzt nur gewundert, weil ich das jetzt auch so im Kopf hatte, dass es schon im Wiki drin ist. Gibt es noch irgendwelche Rückfragen oder Anmerkungen zum letzten Protokoll? Das scheint nicht so zu sein. Gibt es irgendwelche Menschen, die gerne dieser schönen AG beitreten möchten? Gibt es Menschen, die aus der AG austreten möchten? Das scheint beides nicht der Fall zu sein. Bericht aus der Fraktion habe ich jetzt hier leider nichts drin stehen. Ich habe aber mitbekommen, dass es im Landtag im Moment noch sehr ruhig ist. Wir haben ja noch Sommerpause. Ich hake da sonst bei dem Ingo nochmal nach, ob es da irgendwas Besonderes noch gegeben hat. Aber Plenarphase ist ja im Moment ähnlich. Von daher wird es da eher ruhig sein. Weiß da sonst irgendjemand von den Anwesenden was zu, was sonst so im Landtag gerade ist? Nee, ist auch kein MDL hier, ne? Also, ich habe die Tage mit Andreas Graf geredet, der meinte auch saure Offenzeit. Außer dieser Petitionstour, die ist doch jetzt irgendwann die Tage, ne? Genau, die geht jetzt bald los. 20 Städte in 10 Tagen, 2 Wochen lang läuft die. Wann startet die? Ja, ich rechne, ich bin gerade am Überlegen, nächste Woche müsste die starten, nächste und übernächste Woche, soweit ich weiß. Hast du da irgendwie einen Link oder so dazu? Ich suche mal gerade. Okay, ich würde ansonsten da jetzt einfach schon mal weitermachen mit den Teams. Da haben wir einmal das Team PM-Lektorat. Vergangene PMs in dieser Woche hatten wir, soweit ich weiß, keine PMs oder habe ich irgendwas übersehen? Niedriglohn ist doch diese Woche rausgegangen, oder? Das war doch eine letzte Woche. Da vertue ich mich da. Ja, stimmt. Nee, stimmt, genau. Das war Dienstagabend, ne? Ja, meine ich doch. Die haben wir doch danach rausgehauen. Moment, dann haue ich den Link da noch eben mit rein. Weil eben ist gut mit meinem provisorischen Internet, das ich hier gerade habe. Es dauert einen kleinen Moment. Jo, genau. Das war dann aber die einzige, die wir jetzt in der letzten Woche sonst so hatten. Ich habe sonst die PM-Vorlage für die Krypto-Partys steht ja auch nochmal mit drin. Als Info denke ich, das nochmal ganz interessant für die Leute von den Kapaus. Wenn die irgendwelche Krypto-Partys planen, dann ruhig einfach die X, die da jeweils in der Vorlage drin sind, durch die eigenen Angaben ersetzen. Dann hat man sich da schon mal ein bisschen Arbeit mit gespart. Ja, der Punkt darunter kann weg, den streiche ich mal. Das ist nur kopiert. Sollen die Krypto-Partys, sollen die Krypto-Partys auch noch irgendwo eingetragen werden? Welche Krypto-Partys meinst du jetzt? Ja, also wir haben jetzt inzwischen, stellt sich dazu fest, dass wir auf jeden Fall einmal im Monat eine Krypto-Party haben, jetzt am 15. auch. Und soll ich das irgendwo eintragen oder nicht? auf jeden Fall mir zuschicken, bitte. Ich koordiniere gerade die landesweiten Vortragsreihen und da fallen natürlich alle Krypto-Partys, die irgendwo geplant sind, mit zu. Also pack's da ruhig ins Terminepad, aber schick mir bitte auch nochmal gesondert eine Mail, dass ich das mit aufnehmen kann. Ja, schicke ich dir nachher eine. Fantastisch. Sind die denn eingetragen auf der kryptoparty.de-Seite? Unsere jetzt? Ja. Oh, das weiß ich gar nicht, weil ich da organisationsmäßig gar nicht so viel mit zu tun hatte. Ich habe nur die Ohren aufgesperrt. Sind das denn Piraten-Kryptopartys? Das ist eigentlich eher eine Bündnis-Kryptoparty. Hier in Köln läuft das so, dass wir mit dem AK-Vorrat sehr gut zusammenarbeiten und auch der Chaos Computer Club sich dem nicht verschließt und wir hier sowieso recht lustige Bündnisse haben. Ah ja, das ist die große am 15.8. heute auch mit dem Thomas schon drüber gesprochen. Ja, auf jeden Fall hier eintragen und der Thomas, der weiß aber auch mit Sicherheit Bescheid, dass das auf kryptoparty.de dann auch noch rein muss. Mit dem bin ich da aber auch in Kontakt. Ja, ja, er bat mich ja. deswegen frage ich, ob hier auch irgendwo was eingetragen werden muss. Alles klar, mache ich nachher. Willst du trotzdem noch was von mir haben, E-Mail-mäßig, oder hast ja, du das bitte, alles? Ja, bitte, auf jeden Fall mit Hauptansprechpartner. Also ja, schick mir da trotzdem noch mal was zu. Doppelt hält besser. Ja, alles klar, kein Problem. Mache ich dann nachher. Ich danke dir. Gut, die andere PM, die da gerade noch drin stand von dir, Vaku, die du lektoriert hattest, das ist doch, glaube ich, auch sogar die Niedriglohn-PM gewesen, oder? Genau, und das war ja schon vorletzte Woche. Ja, nee, das hatte sich alle noch ein bisschen hingezogen und die war dann letztendlich erst dienstagsabends über NRW rausgegangen, weil die doch irgendwie über den Bund, ach egal, ich gehe da jetzt mal nicht drauf ein. Also jedenfalls, das war lange vorbei. Okay, alles klar. Dann steht hier auch noch eine Bundes-PM drin mit einem Padlink, da habe ich gerade noch mal reingeguckt, da ist auch irgendwas vom 30.07. Ich denke, das kann auch raus, also, oder war da noch irgendwas? Warte mal, ich muss gerade mal gucken, welche Zeile? 87. Ja, 87, genau. Uno Momento. Das war so ein Pad, wo nichts drin stand und da haben wir beim letzten Mal irgendwie gesagt, oder du hast gesagt, du hakst da mal nach. Da steht immer noch kein Text drin. Ich wollte gerade sagen, da steht nichts drin. Also für mich ist das über. Da ja, ist auch SG-Fresse. Nee, ist jetzt für uns nicht wirklich relevant, weil da stand jetzt gerade irgendwas noch zu Krypto-Partys zu. Aber da kommen wir später zu, dann auch zu den geplanten PMs. Okay, dann schmeiß das auch aus dem Pad raus, weil das irritiert nur. Ja, ja, ist, haben wir ja auch nichts mit einer Mütze, sonst weiter. War das kryptoparty.de, wo man was eintragen soll? Genau, unter kryptoparty.de können die Veranstaltungen alle eingetragen werden. Kryptoparty mit K. Also. Ich habe gerade noch mal gesucht nach einem Link zu der Petitionsprobe. Ich glaube, da gibt es noch keinen Link irgendwie. Ich finde nicht. Genau, also ich finde auch nichts, außer dass die halt stattfindet und weiß, dass die am 20.08. in Münster sind. Schade, wäre schön, wenn es da irgendwas zu gäbe, was man dann auch mal irgendwo verlinken könnte. Ja, Ines ist da wohl irgendwie dran, zumindest was Flyer und Plakate angeht. Ich kann sie ja nochmal darauf ansprechen, ob die auch noch irgendwie das auf der Fraktionsseite oder irgendeiner Internetpräsenz auch nochmal irgendwo kundtun, damit man es verbreiten kann. Ja. Okay, gibt es noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zum oder in Richtung Team PM Lektorat? Nee, welche PMs wir jetzt brauchen diese Woche besprechen wir am Ende, ne? Ja, es sei denn, das sind irgendwelche, die außerhalb der Termine oder so sind, die so anfallen, dann können wir die hier schon mit reinnehmen. Okay, dann sollten wir sie vielleicht doch hier mit reinnehmen, weil für Termine wird das ein bisschen viel. Ich bin ja gerade dabei, die Vortragsreihe in Anführungsstrichen zu planen. Also einige Dinge sind ja schon geplant, einige Dinge werden von mir gerade noch geplant. Das dann gesammelt in einer Ankündigungs-PM vom Landesverband Ende der Woche auf jeden Fall rauszuhauen, weil die ersten fangen nächste Woche schon an. Und die größeren Krypto-Partys, beziehungsweise es sind nicht nur Krypto-Party, sondern ich sage jetzt weiterhin Vortragsreihe, weil da gibt es unterschiedliche Vorträge, die dann halt auch nochmal zu bespielen. Aber da natürlich nicht alle, weil das finden auch in kleineren Orten Vorträge statt. Aber die größeren, wo dann auch dementsprechend noch Listenkandidaten oder auch Abgeordnete, Grumpy steht unter anderem auch als Referent zur Verfügung, die dann jeweils einzeln dann auch nochmal gegebenenfalls bespielen. Aber da muss man im Einzelfall dann mal schauen. was für eine Vortragsreihe ist und das so Krypto-Party-mäßig, also dass das auch über Datenschutz und so aufklärt oder worum geht's? Ich schicke euch gleich mal den Pad-Link rein, aber bitte nicht rumtrollen da, weil das ist im Moment mein Arbeitspad. Da geht es, also wir haben drei Vorträge im Angebot. Der erste ist Geschichte der Geheimdienste. Der zweite ist dann die gesellschaftspolitischen Auswirkungen der aktuellen Überwachungsskandale. Und der dritte dann digitale Selbstverteidigung. Und die soll nach Möglichkeit auch immer dann an unterschiedlichen Abenden stattfinden, dass an einem Abend immer nur ein Vortrag zu je circa 45 Minuten stattfindet, mit anschließender Diskussionsrunde und Fragerunde mit den anwesenden Interessierten. Sasa, du hattest das ja auch über die NRW-Info sehr ausführlich geschickt. Wie wäre es denn für sowas, auch eine Wiki-Seite anzulegen, irgendwie, dass man sowas auch verlinken kann und verbreiten kann? Kannst du mir dabei helfen? Ich bin im Wiki echt schlecht. Ich bin da echt grottig und mir fehlt auch die Zeit. Ich bin froh, wenn ich es im Pad ordentlich irgendwie hinkriege. Oder kann mir irgendwer anderes helfen, der im Wiki fit ist und ein bisschen Zeit dafür hätte? Ich kann das gerne machen. Ich überlege nur gerade, unter welcher Plattform sollen wir das unter die Berti-Plattform stellen oder unter die Vor-. Unter Berti fände ich gut, weil ist ja. Ich fände das schlecht unter Berti, weil du hattest ja gesagt, die Reihe soll auch nach der Wahl noch weiterlaufen. Genau aus dem Grund fände ich irgendwie die NRW-Plattform besser. Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht. Die Verbindung soll danach dann nämlich noch zu Pico weitergehen, sobald ich mit meinen Planungen hier durch bin. Und dann mal ein bisschen Luft habe, werde ich, oder ist auch Jens gerade schon dabei, Kontakt zu Pico aufzunehmen, dass da wirklich ein langfristiges Bildungsprojekt raus wird. Okay, dann verlinkt das Pad da jetzt noch rein. Das war, glaube ich, auf der NRW-Infoliste noch nicht. Und dann fange ich morgen schon mal zaghaft mit einer Wiki-Seite an. Genau, ich habe es absichtlich auch nicht über die NRW-Info geschickt, weil, wie gesagt, noch im Arbeitszustand. Das ist noch nicht fertig. Ich brauche halt Text und Daten und alles, was man ins Wiki knallen kann. Jupp, ein Moment, kommt sofort. Okidok. So, der Link ist drin. Das ist ganz lieb von dir, Vako. Vielen lieben Dank. Das ist mein Hobby. Ich kriege da nämlich einen Föhn. Ich würde daran verzweifeln wahrscheinlich. Nicht nur du. Piraten haben ja mitunter komische Hobbys. Genau, also da kannst du auf jeden Fall halt so, was sich da in Texten verarbeitet hat, schon reinpacken, welche Vorträge wir haben werden. Referenten nicht zwangsläufig reinpacken, weil da bin ich gerade erst noch mit auch mit Paki dabei, einen Pool an Referenten aufzubauen. Da müssen wir uns auch nochmal absprechen dann. Und die Termine, die bereits feststehen, wo du erkennen kannst, dass die Daten recht vollständig sind und dass es da auch einen Ort gibt, die können auch ruhig schon dann in die auf die Wiki-Seite. Mache ich morgen, dann schicke ich dir den Link und Kleinigkeiten kann man dann ja jederzeit immer ändern. Du bist ein Schatz. Weiß ich. Jo, das weiß sie. Kriegt sie oft genug gesagt. Trotzdem, sowas kann man dann nicht mal oft genug sagen. Okay, Sasa, hast du dann sonst noch irgendwas, was ansteht, schon an PMs? Ist aber dann auch mehr Richtung Termine, also wegen der Gamescom-Geschichte, da habe ich es heute wieder nicht geschafft, die Forschungstorte anzurufen. Da bin ich aber auf jeden Fall dran, mit ihr wollte ich morgen sprechen, damit sie mir sagen kann, wie da der aktuelle Stand ist und was sie da von den Veranstaltern noch gehört haben, dass wir da dementsprechend reagieren können. Lasst mich nochmal kurz überlegen. Ach ja, genau. Gut, ist aber auch dann Termine. Am 11.8. findet. Ach nee, das können wir auch in der 1PM mit reinpacken. Nee, egal. Sorry, wenn ich ein bisschen wirsch bin. Ich bin gerade vom Yuppie-Gedöns gekommen und habe gerade noch 400 Plakate ins Lager reingepackt. Nee, im Moment fällt mir nichts ein. Machen wir erstmal weiter. Nur das kurz unterbrochen. Gamescom PM sollte aber doch irgendwie schon im Laufe der Woche raus, oder? Welche jetzt? Also da wird es auf jeden Fall zwei geben oder wahrscheinlich zwei. Eine mal zu dem, dass wir dort nicht in oder unsere Yuppies nicht in der Halle sein können. Das ist halt derzeit noch in Klärung. Und dann halt die Ankündigung selber, dass wir aber auch was trotzdem dort machen werden dann. Würde ich aber dann nicht zwei draus machen. Ja, müssen wir einfach gucken. Ich muss erstmal klären, wie überhaupt der aktuelle Sachstand da ist und das schauen wir dann mal. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, dass wir irgendwie reinkommen und drin irgendwie was machen können. Das weiß ich derzeit noch nicht. Weiß jemand, was aus dieser Podiumsdiskussion geworden ist, wo wir nicht eingeladen worden sind, in Anführungsstrichen? Welche? Da gab es ja diverse. Das war der Aufreger bei den 20 Piraten. Gamescom. Ja, ich bin immer noch bei der Gamescom, ja. Ja, sorry. Wie gesagt, ein bisschen wirsch. Verzeiht es mir bitte. Sind wir gerade bei der Gamescom? Ich habe nicht zugehört. Entschuldigung. Noch so einer. Ja, waren wir gerade. Okay. Wolltest du dazu noch was sagen? Welche Zeile? Gar keine. Ich habe das jetzt gerade mal noch in den Raum geschmissen wegen potenzieller PMs für diese Woche. Ach so, okay, sorry. Wir sind noch in Zeile 20. Genau. Entschuldigung, wegen der Gamescom, wollten wir da irgendwie einen Stand eröffnen oder worum geht's genau, dass wir da irgendwie nicht reinkommen oder irgendwie nicht zugelassen sind? Ja, genau. Nur noch mal kurz da eben zur Info, die kurze Zusammenfassung. Wir hatten vor, dort über die Yuppies einen Stand zu machen, weil es hieß Jugendorganisationen, das geht. Dann hat sich jetzt aber herausgestellt, dass das wohl doch nicht so möglich ist, dass wir uns bei einem Unternehmen oder bei der Jungen Union einmieten könnten. Das Ganze kostet dann aber nicht wie vorher angedacht, so um die 1.500, glaube ich, sondern über 10.000 Euro dann. Ja, fast. Also bei der Jungen Union müssen wir uns nicht anmieten. Die Junge Union ist genauso eine Jugendorganisation wie die Jungen Piraten. Und die Gamescom-Orga bzw. die Messe-Orga hat gesagt, dass Jugendorganisationen von Parteien nur zur Untermiete auf die Gamescom dürfen. Zum Beispiel bei der Electronic Sports League wäre das möglich. Das ist dann entsprechend um Faktor 6 teurer. Können wir uns nicht leisten. Und das gilt aber auch für die Junge Union. Der einzige Unterschied ist einfach, dass die Junge Union mehr Geld hat als wir. Ah, okay. Ich dachte, die hätten irgendwelche Sonderkonditionen gekriegt. Also ich hätte es verstehen können, wenn die sagen können, das ist hier eine kommerzielle Veranstaltung und wir wollen hier keine politischen Parteien haben. Aber das da gut. Aber solche Standmieten, das können sich ja eigentlich nur 3-4 Parteien in Deutschland leisten, wenn sie sich das überhaupt leisten wollen. So, da kann ich schon verstehen, also bei solchen Beträgen, dass wir aussteigen. Also so hoch wäre die Reichweitenwirkung dann auch nicht. Ja, dafür haben wir schlicht und ergreifend auch einfach dann das Geld nicht. Und wir werden aber trotz alledem vor der Halle, und das dürfen wir ja auch, da werden wir die einen Ausgänge besetzen und da fleißig flyern. Also vor allem hier diese Überwachung von Spielern da so, und auch was mit den Spielkonsolen mal angedacht war mit der Xbox und den Kameras. Ich denke, da gibt es genug Ansätze, wo wir gegen protestieren können. Ja, ja, dann gegebenenfalls uns auch mit der Gamescom-Orga in Verbindung setzen, weil eigentlich ja nicht so unbedingt Bestandteil jetzt jeder Sitzung. Also ich glaube auch, das ist ja so ein bisschen in der Hand auch von den Kölner Piraten und Yuppies. Das Einzige, was man vielleicht, wenn man eine PM schreibt, noch klären sollte, wäre die Tatsache mit der Nicht-Einladung zur Podiumsdiskussion, die da mit Parteien stattfindet. Ja, da müssten wir dann aber auf jeden Fall nochmal Rücksprache mit der Fraktionspressestelle halten. Deswegen ich hier quatsch erstmal mit Forschungsort und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Ja, und also zu dem Flyer nochmal, der ist bereits erstellt. Thematisch kann man da jetzt nichts mehr ändern. Allerdings, was wollte ich noch sagen? Ja, ist runtergefallen. Mach weiter. Okay, gibt es noch irgendwas zum Tagesordnungspunkt anstehende PMs? Dann, ja? Nicht anstehende PMs, aber noch was zu Gamescom. Und zwar, wo die AGÖA wieder ins Spiel kommt, ist, wenn Listenkandidaten dann da hin wollen, und es wollen einige dahin, dass wir da irgendwie noch was machen. Also Sasa, da bist du vor allem gefragt. Genau, also da habe ich auch schon mit Andreas drüber gesprochen. Andreas Graf wird da seinen Moment haben quasi. Der wird für die Gamescom platziert. Da werde ich mit ihm nochmal drüber sprechen. Dann werden wir überlegen, was wir da noch konkret irgendwie machen können. Vielleicht auch vor der Halle noch irgendeine Aktion starten. Also irgendwas müssen wir uns da auf jeden Fall noch überlegen. Ja, also ich weiß, dass Cornelia Otto sehr gerne da sein möchte. Hast du mit ihr gesprochen? Mehrmals schon, ja. Das ist super. Gut, dann weiß ich das auch schon mal zur Info. Hast du sonst noch mit irgendwem der vermeintlichen Parteipromis gesprochen? Ja, Bruno Kramm möchte auch gerne kommen, wenn er Zeit hat, und eventuell Katascha. Super, dann lassen wir uns da auf jeden Fall was Großes einfallen. Ja, ich überlege und spreche mit euch da. Habt ihr noch mal ein Orga-Treffen zur Gamescom kurz? Zur Gamescom erstmal nicht, nein. Wenn da was geplant ist, sagst du mir Bescheid, weil dann kann man gegebenenfalls auch in dem Rahmen dann darüber sprechen. Oder können wir vielleicht nochmal ein Orga-Treffen einberufen oder so? Müssen wir gucken, kann ich jetzt noch nicht sagen. Lass uns mal nochmal telefonieren. Wer ist denn da in Köln? Er ist doch da verantwortlich. Ist das nicht der Overdrive und Roughnix und Mike Nolte und all diese Menschen? Ja, Mike Nolte hat da den Hut auf. Okay, sind wir durch jetzt mit dem Thema erstmal? Ich denke. Dann kommen wir zum nächsten Team, das ist das Team Social Media. Gibt es da irgendwas Neues? Ein Treffen haben wir jetzt noch nicht. Das Doodle ist noch verlinkt hier im Pad. Bitte, wer da noch nicht eingetragen ist, aus dem Social Media Team noch eintragen. Ansonsten wäre jetzt so von meiner Seite aus, außer dass es in der letzten Woche, glaube ich, relativ ruhig war, sonst nichts. Ich würde ganz gerne was zu dem Doodle sagen. Da haben sich auch noch nicht alle aus dem Social Media Team, doch aber schon sehr viele eingetragen. Und mit dem Ergebnis, wenn ich das jetzt mal so interpretiere, ihr könnt da ja mal draufklicken, dass die meisten irgendwie so sagen, dass ein regelmäßiger Termin, also dass sie einen regelmäßigen Termin für nicht unbedingt nötig halten. Kommt ganz hinten die Option. Ja, wird dann ja auch angezeigt als meistgeklickte Option, glaube ich. Ne? Ich glaube, ich bin die Einzige, die da Nein angeklickt hat. Kann das sein? Sieht ein bisschen so aus. Verdammte Hacke. Ja. Ach, von mir aus hätten wir ja gar kein wöchentliches Treffen machen müssen. Ich hätte ganz gerne einfach vielleicht einmal eins im Monat gehabt oder so, um so ein bisschen auch den Austausch mit den Zahlen zu haben und so weiter. Aber gut, wenn geht mich da ja der Mehrheit geschlagen. Wenn man der Meinung ist, da, dass das nicht notwendig ist, dann lassen wir das. Dann würde ich das jetzt auch vielleicht so protokollieren und man kann ja dann, also jeder aus diesem Social Media Team kann ja jederzeit über die Mailingliste sagen, hey Leute, ich muss unbedingt mit euch reden, oder? Ja, sicher, klar. Die Möglichkeit gibt es natürlich immer. Kann mir irgendwer denn vielleicht aus dem Social Media Team von unserem NRW-Twitter-Account die Zugangsdaten geben? Es gibt doch Leute in das Social Media Team, die da Zugangsdaten haben. Ja, ich weiß, dass es da Leute gibt, aber manchmal ist es ja schneller, gerade wenn ich jetzt, ich kriege von Kandidaten nämlich auch die Erscheinungen dann, also Radiomitschnitte, die online gestellt sind oder ne, wie heute auch der Zeitartikel, das Zeitinterview von Udo Vetter zugeschickt und dann kann ich das gleich dann auch über die Social-Media-Kanäle twittern, wenn ich es selber rausschicke. Geht fixer, als wenn ich irgendwen anrufe und der dann anfängt zu tippen und gedöns. Ja, da sonst auch nur nochmal die Bitte an das Social-Media-Team. Ich fände es schön, wenn wir irgendwie, gut, ich weiß, dass jetzt halt diese Woche auch ein bisschen wegen privaten Dingen bei einigen ungünstig waren, aber dass wir da die Frequenzen echt nochmal ein bisschen erhöhen und manche Dinge, die von Wichtigkeit sind, wie Terminankündigungen für größere Veranstaltungen oder so, die dann auch mehrmals am Tag raushauen, ruhig. Gerade über Twitter. Facebook eher nicht unbedingt, da reicht dann vielleicht auch ein Post dann am Tag zu dem Thema, aber sonst würde ich gerne da, dass die Frequenz Richtung Wahlkampf, Richtung Bundestagswahl ein bisschen größer wird. Ich habe da noch eine Anregung und zwar, kann mir einer mal sagen, wer alles im Social Media Team drin ist? Kurze Frage, da steht irgendwer mit seiner Hand, Finger, sonst was auf irgendeiner Taste, Zeile 109. Hallo? Ich bin's nicht. Irgendwer trollt unser Pad. Ich sehe da aber auch nichts. Ich glaube, der Masch. 209. Masch oder Harald? Von der Farbe her. Masch hat die Farbe geändert, dann ist es Harald. Sieht nicht aus wie Trollen, sondern wie ich kann gerade nicht wirklich ins Pad schreiben. Hand auf der Taste irgendwie, Leertaste. Also wenn ich über iPad auf so ein Pad gehe, passiert mir das auch, dass ich nicht schreiben kann. Nicht wirklich. Und so. Kein Troll, glaube ich. Nee. Wow. Geht's noch weiter? Wer auch mal da gerade, ich habe jetzt gerade nicht mitbekommen, wer gefragt hatte, wer der Mitglied ist bei diesem Social Media Team. Ja, wir haben eine Wiki-Seite, ich suche die mal eben gerade. Da ist sonst auch in dem Pad, das da verlinkt ist, ist auch eine Übersicht über die Teammitglieder und wer welche Accounts da bedient. Ja, weil die Idee, die ich habe, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt machbar ist, aber gerade im Wahlkampf fände ich es jetzt klug, wenn zumindest eins von den aktiven Mitgliedern auch Mitglied in der SG Social Media wäre, um dann vielleicht auch gezielt NRW-Sachen, die sonst schon mal untergehen, über den Bundesaccount zu verbreiten. Wir stehen da in Austausch mit dem Bummel aus dem von der SG Social Media. Wenn wir da irgendwas haben, wo wir denken, das ist für ihn, für die relevant, dann bekommen die das sowieso von uns. Ja, weil der Bummel meinte irgendwann vor Monaten mal zu mir, dass er aus NRW relativ selten irgendwas mitbekommt. Ja, hat sich aber inzwischen geändert. Okay, dann passt das ja. Da auch nochmal der Link. Und falls es auch nochmal irgendwie von euch Ideen gibt, Social-Media-Kampagnen jetzt mit gezielten Inhalten irgendwie zu fahren, immer her damit. Da fände ich noch irgendwas ganz schön, wenn wir unter irgendeinem Hashtag irgendwelche Dinge, Inhalte von uns verbreiten. So, /Piraten fordern und dann die 111 guten Gründe nacheinander raushauen oder irgendwie sowas. Apropos Hashtag, da auch noch eine Bitte an die Gruppe. Es ist mittlerweile auch bei Facebook möglich, Hashtags zu benutzen. Davon könnte man Gebrauch machen. Jupp. Machen wir. Ja, mir ist halt aufgefallen, dass unter anderem eine Tagesschau-Korrespondentin rumgefragt hatte, wie denn derzeit der Online-Wahlkampf wahrgenommen wird. Und die Resonanzen darauf, die Antworten, die sie gekriegt hat, die waren noch eher so, es existiert derzeit doch kein Online-Wahlkampf. Und ich denke, das ist doch gerade unsere Stärke und da sollten wir jetzt nochmal ordentlich Dampf geben. Gut, gibt sonst noch irgendwas zum Team Social Media? Dann zum Team Social Media gehört ja auch noch das Team Webseite. Da hatte ich schon mal eingetragen. Ich hatte heute kurz mit dem Unterstrich telefoniert. Der Timmy ist netterweise heute mit in der Sitzung und der möchte uns ganz gerne was erzählen über eine Cloud. Dann schieß mal los, bitte, Timmy. Ja, hallo zusammen. Die AG Technik bietet seit kurzem eine eigene OnCloud-Instanz an. Wer nicht weiß, was das ist eine Software, die auf unserer Rechenzentrumsinfrastruktur läuft, wo Dateien gespeichert werden können. Also es ist eine Alternative zu Dropbox. Ich denke mal, Dropbox sollte allgemein bekannt sein. Vorteil ist, diese Daten liegen auf unserem Rechenzentrum in Düsseldorf, sind dort hoch verschlüsselt und sind noch nicht mal von Administratoren direkt einsehbar. Das heißt, es ist wirklich ein abgeschotteter Käfig, wo man seine Dateien hochladen kann. Man kann diese Dateien auch dementsprechend teilen oder irgendwo anders einbinden. Wir testen das System aktuell aus auf Stabilität, auf wirkliche Nutzung der Mitglieder vom Landesverband NRW und würden die AGÖA gerne dazu einladen, dieses System zu benutzen. Für was? Dort könnt ihr Dateien drauf speichern. Also sowas wie Dropbox. Genau. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber haben wir Dateien? Ja, ein Haufen. Dokumente, AGÖA? Bilder. Klar. Ich wollte gerade sagen, Bilder. Da können wir wirklich mal anfangen, dann so ein Fotoarchiv und solche Sachen und auch sonstige Artikel, die wir irgendwie rein kopieren, speichern, sonst was, da dann auch archivieren, weil die Pads, die sind ja auch nicht mehr als Archiv geeignet. Und Wikis auch manchmal, ja, suboptimal. Was ist der Vorteil von dieser Cloud gegenüber Dropbox? Wir haben die volle Kontrolle darüber. Die Dropbox kann auch irgendwann mal pleite gehen. Und die Daten sind sicher. Wo kann ich mich denn da anmelden? Weil da steht nur einloggen, da steht nirgendwo registrieren. Beim Unterstrich. Das sollte man da vielleicht irgendwie noch mit hinpacken oder so. Ja, ich würde da gerne was zu sagen. Da steht noch Beantragung Zugang für AGÖA-Mitglieder unter https://piratentechnik.de/cloud. Sasa, da haben wir aber mal eine Mail auch an den Vorstand gekriegt. Vor ein paar Wochen. Ja, kann möglich sein, ist dann vielleicht untergegangen. Gibt es denn irgendwelche Nachteile von so einer Cloud? Nee, im Gegenteil. Das ist insgesamt ein großer Vorteil für uns, weil wir die Sachen ordentlich an einer Stelle haben können. Wir können da eigene Ordner einrichten, die Zugriffe verwalten und das ist unsere URL auch. Das hat natürlich nochmal den Vorteil, dass jeder Link, den wir rausschicken, auch ein bisschen Werbung für uns macht. Zusätzlich möchte ich noch zwei Sachen anmerken. Die Daten liegen hier in Düsseldorf, in NRW, in Deutschland und nicht in den USA. Die meisten Cloud-Dienste haben ihre Rechenzentren in den USA und unterliegen dort auch diesem Patriot Act, dementsprechend auch die Überwachung durch die NSA. Und der zweite Faktor ist, ich bitte darum, wenn ihr Dateien darauf ablegt, das ist alles noch im Teststadium, ihr habt das Privileg, sage ich mal einfach, es im Vorfeld schon benutzen zu dürfen und generell bei der OnCloud oder generell bei der Cloud, die wir aktuell evaluieren, ist es so, ihr müsst eure Daten zusätzlich auf euren Computern gesichert haben. wir können aktuell noch nicht dafür garantieren, dass da nicht mal ein Unfall etc. passiert. Ja, das hast du aber bei Dropbox und den ganzen anderen Anbietern auch. Ich betone halt extra, dass wir aktuell noch im Teststadium sind. Ja. Ich finde die Sache auf jeden Fall geil und das sieht auch gut aus. Hab den Tobi da gestern schon ziemlich viel gelobt. Das hat er echt gut hingekriegt. Ich habe nicht gefunden, wo man das hochladen kann. Reinziehen einfach ins Fenster. Ah, darauf bin ich nicht gekommen. Okay, hat irgendjemand was dagegen, dass wir das machen? Kann jeder für sich selbst entscheiden, oder? Also. Nee, finde ich nicht. Also das wird vom Landesverband angeboten und es sollte auch genutzt werden, damit, wenn Leute mal ausfallen, die Sachen auch gefunden werden. Das ist nämlich das Ding, man kann da drin auch ein bisschen suchen, ein bisschen kramen. Das ist ein bisschen wie ein eigener FTP-Server und es macht schon Sinn, dass wir unsere Sachen da sammeln und nirgendwo anders, weil sonst läufst du den Daten immer wieder hinterher, musst rumfragen, wer die gerade hat. Und ich sehe das gerade bei den Kreativen, da sind also die Bundesthemenflyer drin, da sind werden jetzt Arbeitsmaterialien bereitgestellt, mit denen man Flyer bauen kann. Da können wir How-Tos hinterlegen für PMs, für Schulungen. Wir können da Schulungsunterlagen wie PowerPoint oder sonstige Sachen hinterlegen. Und keiner muss irgendwie notieren, wo das zu finden ist, sondern wir wissen halt alle jetzt, das ist da zu finden und es ist ein Ordnersystem, was wir dann pflegen können. Also ich finde, wir sollten uns schon darauf einigen, dass wir das jetzt auch durchgehend nutzen und nicht irgendwelche Einzellösungen oder sowas machen. Ja, ich habe es jetzt halt noch nicht gesehen, aber wenn das so umfangreich nutzbar ist, dann ist das ja echt eine coole Sache. Ich habe mich jetzt angemeldet schon mal. Ja, dann solltet ihr das vom Vorstand aus eben auch nochmal verkünden und verbreiten. Und das ist noch Testphase. Wir testen das jetzt erstmal nur mit dem LAFO, mit den Kreativen und mit der GÖA. Und sobald die AG Technik sagt, das ist soweit d'accord, es gab keine Bug-Reports mehr, dann können wir das über die NRW-Info schicken. Also wenn euch irgendwas auffällt, dass irgendwo Fehler sind, dann sagt Bescheid. Das ist echt eine coole Sache. Danke dafür. Also generell, bitte nutzt es. Wir wollen in ungefähr 14 Tagen mit einem Closed-Beta-Test fortschreiten. Das bedeutet dementsprechend, wir brauchen halt ein paar Daten, also Fehlerberichte, die da erstellt werden, um halt den Dienst einen Schritt weiterführen zu können, dass wir halt eine Ausschreibung machen, wo sich die Leute offen registrieren können für die Nutzung des Dienstes. Und wir haben extra die AGÖA ausgewählt, da ihr ziemlich viele Mitglieder seid und wir auch hoffen, dass ihr den Dienst aktiv nutzt, sodass wir da dementsprechend unsere Erfahrung mit sammeln können. Okay, ich würde jetzt trotzdem bitte gerne nochmal die Frage stellen, ob irgendjemand was dagegen hat, dass wir das nutzen. Ihr müsst das nutzen. Jetzt haben wir schon Geld dafür ausgegeben. Ich möchte einfach nur, wenn jemand was dagegen hat, die Leute die Möglichkeit geben, da auch was zu sagen, aber das scheint ja nicht nötig. Okay, also wer dann Zugang haben möchte, der Link ist ja hier im Pad drin, kann sich bitte gerne einfach da einen Zugang beantragen. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Ja, gibt es irgendwo eine Liste, wo ich die Mitglieder der AGÖA nachvollziehen kann? Unsere Wiki-Seite. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Oder in den Vorlagen von der PET-Umgebung, oder? Die müsste auch relativ aktuell sein. Ja. Beim Wiki weiß ich nicht. Doch, das Wiki ist aktuell, glaub's mir. Ah, super. Okay, dann kommen wir zum Krähennest. Da ist einiges eingetragen. Ich weiß jetzt nicht, wer es gemacht hat. Ah, der Wutze. Ich glaube, der ist heute Abend aber nicht da, ne? Der ist, glaube ich, oben im dicken Engel. Habe ich nebenfalls eben gesehen. Okay, er hatte hier ein paar Links reingepackt. Da ist einmal eine Ankündigung zur Euvicon, die am 17. und 18. August in Frankfurt stattfindet. Dann noch eine Aufnahme zur Quercon bzw. Häkelcon mit dem Monopol. Und dann hat er noch einen Podcast gemacht mit dem Radbert zum Thema Bus anscheinend. Harald, magst du da sonst vielleicht gerade was zu sagen zu dem Podcast? Also ich habe nur von Tobi gehört, dass die das heute spontan gemacht haben. Hab den noch selber gar nicht hören können, bin sehr gespannt darauf. War ich jetzt zu hören? Ja. Ja, was sagst du? Muss man ganz kurz nach einer Stromwelle suchen, einen Moment. Vielleicht mag ja jemand von euch schon mal weitermachen. Wir haben Zeit. zu eurer Info, ich sehe jetzt gerade im Protokoll, oben stand was von Krypto-Partys. Es wird am Sonntag, jetzt kommenden Sonntag, eine Vortragsreihe in der Berti geben. Ist aber, die Uhrzeit ist noch nicht klar, und kommen werden, also vortragen werden Markus Kompa und Kaimi. Die Uhrzeit ist wohl klar, wir haben 16 Uhr angesetzt. Danke. Dazu werden wir dann bei den Terminen ja noch gekommen dann. Ja. Das wird quasi auch dann der Auftakt für unsere Vortragsreihe dann. Mhm. Ich habe Strom gefunden. Gibt es noch irgendwelche Fragen zu den Krähennestaufnahmen? Nur zum Nebelhorn. Da hat der Wutze was eingetragen zu Geldsystempiraten mit einem Link dahinter. Da weiß ich jetzt leider nicht genau, worum es da geht. Weiß jemand anders da was zu? Scheint nicht so zu sein. Dann hat er hier eingetragen am Donnerstag AG Netzpolitik. Da findet ja im Moment von der AG Netzpolitik, ich glaube, das ist sogar immer donnerstags, ne? Eine Podiumsdiskussion im Mumble statt zu aktuellen Themen. Das ist eigentlich mal wirklich sehr, sehr interessant. Da können wir gerne noch mal ein bisschen die Werbetrommel für rühren, weil da wirklich schöne, interessante Themen bei sind und das im Moment noch, glaube ich, relativ wenig wahrgenommen wird. Und bei den Geldpiraten, das ist jetzt das gerade dabei, wo er oben ist, heute. Ach so, okay, da wird gerade eine Aufnahme gemacht, oder wie? Das ist die Podiumsdiskussion hier im Mumble oben mit 57 Teilnehmern. Ach so. Was kann man denn für die AG Netzpolitik tun? Also ich denke, dass wir da in erster Linie auf also via Social Media für Werbung machen können. Da sollen auch Leute außerhalb der Piratenpartei natürlich ins Mumble reingeloggt werden. Da hat es auch eine PM auf Bundesebene mal zur der ersten AG Netzpolitik-Aktion gegeben. Aber ich glaube, das muss man schon irgendwie wöchentlich noch so ein bisschen immer wieder den Leuten ins Gedächtnis rufen, zumindest über Social Media. Ja, denke ich auch. Also selbes Spiel, wieder eine Terminankündigung, die sowas können wir ruhig da mal öfters raushauen. Ja, also über Statusnet Piratica Identica mache ich das auch, weil das ist ja, da sind ja die Leute, die das vielleicht interessieren könnte. Sowieso, habe ich sowieso immer gemacht, jede Woche. Okay, gibt es irgendwelche Anregungen oder Fragen zum Nebelhorn? Dann kommen wir zum Kompass. Hier steht was aus dem letzten Protokoll mit Heft 2013-3. Titelthemen Fracking und Grundrechteabbau. Ist jemand da vom Kompass? Ja, irgendwie bin ich mal wieder da. Kannst du uns da noch kurz was zu sagen? Ja, im Prinzip kann ich nicht mehr sagen, als hier auch steht. Einziges Problem ist, dass also der Vorstand wohl die Mail nicht registriert hat, dass die, also mit den Staffelpreisen, ne, und da noch immer eine Bestellung fehlt. Doch, doch, das haben wir schon registriert und der Umlauf läuft auch bereits bei uns. Dann ist ja schön, wenn er demnächst da ist. Ja, den Umlauf habe ich gestern reingestellt. Danke. Gerne. Genau, da warst du gestern gerade weg, sonst hätte ich dir das noch sagen können. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Ja, ist ja super. Sorry, kann mir mal eben jemand nochmal das Pad in Chat laden, wo der Masch seine Abgeordnetenwatch-URL reingeladen hat? Ach so. Das wäre ganz lieb. Die habe ich nicht. Ich weiß gerade auch nicht, was du meinst. Frag doch einfach den Masch vielleicht direkt. Masch, du hattest eben, da war eben ein Pad, wo du deine Abgeordneten-URL reingeladen hattest. Kannst du das nochmal posten? In Chat? Ne, der hört gerade nicht. Okay. Marsch kann nur schreiben, der kann nicht sprechen. Dann schreib das mir vielleicht gleich rein. Okay. Gibt es irgendwelche Fragen zum Kompass? Okay, dann Team Monitoring, Termin Scouting. Ja, da war ja noch die Frage, welchen Kalender wir nutzen können, was wir da vielleicht einrichten können. Da hatte die Vaku ja netterweise auch ein Doodle fertig gemacht, bei dem die Beteiligung, glaube ich, im Moment auch noch ein bisschen mau ist, ne? Ja, nachdem ich jetzt dann heute nochmal Yoshi Bear direkt angesprochen habe und das auch nochmal über die Berti-Liste geschickt habe, schaut rein. Also da stehen jetzt Yoshi Bear und Solzke noch mit drin. das wäre ja auch wichtig, dass wenigstens einer von der Berti und der Joschi-Bär dabei ist, von der AGÖA, vielleicht ein, zwei Leute. Ich finde, morgen sieht gut aus vom Termin her. Dann halt ja, ich fänd's nur auch ohne Paki. Ja, ich fände es auch wirklich wichtig, wenn wir das jetzt zeitnah haben. Und ja, also ich brauche sowas ganz dringend für meine Arbeit. Ja, dann okay. Lass uns das doch einfach dann morgen Abend festhalten um 20 Uhr, the winner is, und ich schicke das dann nochmal allen, die vielleicht Interesse haben, und dann machen wir das so. Fantastisch, danke, danke, danke. Ja, ich würde gerne kommen, weil ich die vorher auch brauche, aber ich schaff's einfach im Moment nicht zu den Terminen, die da draufstehen. Solltest du morgen der Berti sein? Ich schick's auch über eure Mailingliste nochmal, aber schrei's einfach nochmal raus, so an alle, wer Lust hat, mitzumachen. Nee, ich war jetzt die letzten zwei Tage hier. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht hier sein. Ja, das wird auch wahrscheinlich alles relativ fix gehen. Es muss eine einfache Lösung sein, eine schnelle Lösung, dass die Kalender befüttert werden können, dass sich Leute da zuständig fühlen, und dann ist auch schon gut. Sabine, der Link steht jetzt im Mumble-Chat. Schon gefunden. Danke dir, ganz lieb. Gerne. Okay, alles Weitere dann dazu, denke ich, morgen Abend. Nächstes Team, Orga-Team, Termin-Controlling. Ich glaube, im Orga-Bereich gibt es im Moment gerade nicht wirklich was Besonderes, was die ÖA betrifft. Gibt es zum Thema Termin-Controlling was Besonderes? Nee, da auch selber Schande über mein Haupt. Ich habe selbst die Woche echt das Pad nicht kaum genutzt. Habe es irgendwie nicht geschafft wegen den ganzen Plakaten-Gedöns hier. Nee, aber ansonsten halt auch Termin-Controlling an sich ja auch wichtig für das Termin-Scouting an sich. Ja, okay, dann nehmen wir das morgen Abend auch mit rein. Dann nächster Punkt, Kandidatenbetreuung. Da haben wir aus dem letzten Protokoll was übernommen. Gibt es da noch irgendwas Besonderes zu? Ja, das kann ich dann auch hier sagen. Das kann ich aus meinem Bericht sonst rausstreichen. Also zumindest jetzt für die Listenkandidaten. Am Freitag war der Listenkandidatenstammtisch hier in Münster. Da habe ich zumindest mit denen, die da waren, nochmal sprechen können, was jetzt zukünftig die weitere Betreuung angeht, wer wie zur Verfügung steht, wer sich da um was kümmert. Ja, da ist auf jeden Fall ist ein Austausch da. Ich kann einfach gleich mal mit den anderen Sachen weitermachen, weil das im Prinzip ein fließender Übergang ist. Weiter ist es so, dass ich natürlich versuche, die Kandidaten gezielt in der Presse zu platzieren. Jens Seipen wird übermorgen einen Live-Fernsehtermin haben zum Thema Netzpolitik über NRW Vision. Das ist ein Lokalsender, der auch über Kabel zu empfangen ist. Ja, und sonst bin ich da bei diversen Dingen dran, kann aber leider noch nichts Konkretes derzeit sagen. Es trudeln einige Anfragen mittlerweile wohl rein. Die verteile ich dann dementsprechend an die Leute. Nicht zwangsläufig immer nur Kandidaten, sondern ja, jetzt beispielsweise, also wenn ein Schulmagazin hatte jetzt eine Interviewanfrage, das habe ich jetzt an Ali weitergegeben, der übernimmt das. Da kommt es halt immer so ein bisschen drauf an. Ja, das jetzt zur Kandidatenbetreuung. Ich weiß nicht, vielleicht ist noch irgendwer da. Ist der Clay eigentlich da, der zur Direktkandidatenbetreuung vielleicht was sagen kann? Ich bin jetzt gerade reingekommen. Also ein wenig spontan, die Sache. Es läuft soweit. Es gibt kleinere Sachen. Ich will jetzt gerade die Veranstaltungen abfragen, was von denen läuft. Es geht morgen raus. Dann bin ich jetzt dabei, einen Redekontest vorzubereiten. Ich hoffe, dass das zeitlich noch klappt. Dazu dann auch ein Redeseminar mit dem Jens Ballerstedt. Da sind ein paar mehr Sachen, wartet mal. Ja, mir fällt gerade doch noch was auch zu den Listenkandidaten ein. Sorry, wenn wir da jetzt gerade vielleicht ein bisschen springen, ich ergänze das nur gerade kurz. Die Mail, die plant für nächste Woche, Dienstag haben wir das jetzt, werden wir unter Tage gehen in Schächte, einmal in Gelsenkirchen und einmal im Bergbaumuseum in Bochum, und werden da abhörsichere Interviews quasi führen und der Presse anbieten. Dann sollten wir als PM auch noch auf dem Schirm haben. Okay, ich kann noch ergänzen, Abgeordnetenwatch hatte ich jetzt die Idee, dass man sich selbst fragen lässt von denjenigen Leuten, die die NRW-Liste zum Beispiel abonniert bekommen haben. Da sammle ich gerade die Links auf die Abgeordnetenwatch-Seiten der Direktkandidaten. für diejenigen Direktkandidaten, die das über sich ergehen lassen wollen. Dann hat der Manfred Masch aus dem Kreis Wesel einen schönen Fragenkatalog zusammengestellt mit Fragen bezüglich U3-Betreuung. Da hat er selbst die Idee gehabt, dass wir das ja NRW-weit bzw. sogar bundesweit machen, dass die Leute vor Ort diese Sachen da, also die Behörden anfragen. Das werde ich demnächst auch noch rausschicken. Ja, also bezüglich Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich das, was jetzt mich am meisten interessiert, diese Veranstaltung, diese Redeveranstaltung. Da werde ich wahrscheinlich auch noch Unterstützung von der AGÖA brauchen, auch bezüglich Presse und so. Das war's von meiner Seite erstmal. Ich habe da noch eine Frage an dich. Wir haben hier noch von der letzten Woche im Pad drin stehen. Da ist bei dem bundesweiten Blog für die Direktkandidaten, dieses piratenzurwahl.de, einige Kandidaten aus NRW fehlen würden. Ich hatte da letzte Woche mal reingeguckt, mir war jetzt so niemand aufgefallen, der da fehlen würde. Weißt du da was genaueres zu? Nein. Kannst du mir den Link, das ist Kandidaten zur Wahl, ne? Piratenzurwahl.de, steht hier auch im Pad drin, Zeile 143. Den Link zum Pad habe ich noch nicht. Ich bin wirklich gerade eben erst reingekommen, wenn du mir das nochmal posten könntest. Welche Zeile? 143 hast du gesagt? Ja. Ja, ich gucke mir das nochmal an und wenn da welche fehlen, dann mache ich da nochmal Druck. Also wenn ich das letzte Woche richtig gesehen habe, ist zwar so von der grafischen Übersicht her vielleicht nicht unbedingt jeder Wahlkreis mit vertreten, aber wenn man in die Listenübersicht geht, so habe ich 63 Kandidaten gezählt. Also müssten eigentlich dann meiner Meinung nach zumindest alle da sein. Aber wäre schön, wenn du da nochmal nachschauen könntest. Ja, mach ich. Ja, 62 sind es. Sollte da noch was fehlen, kannst du sonst auch eine kurze ich weiß nicht, wie da jetzt sonst bei euch die Kontakte sind, aber ich habe erfahren, dass ein Jupi von uns unter anderem die Piraten zur Wahlseite auch bespielt und mit Inhalten füttert und da die Sachen dann noch ergänzen könnte. Wer denn? Das ist der Nico WD auf Twitter. Also N-I-K-O-W-D, alles zusammen? Nee, N-I-C-U. Warte mal eben kurz. Ja, N-I-C-U-W-D-E. Nico Wunder. Okay, dann spreche ich den direkt an, ne? Das super. Okay, Sasa, bist du dann mit deinem Bericht eigentlich jetzt auch schon durch gewesen? Können wir da direkt weitergehen, oder? Ja, so ziemlich. Also es kamen auch noch andere Presseanfragen rein. Unter anderem hat ZDF volle Kanne angefragt, welche Wahlgeschenke wir denn dieses Jahr hätten. Also solche Klamotten kommen jetzt auch zwischendurch rein. Da habe ich aber auch schon gerade mit Solzken drüber gesprochen. Das sind auch so Anfragen, die ich zukünftig dann an die Berti weiterleiten werde, dass sie das von dort aus direkt dann bearbeiten. Ja, und ansonsten konnte ich jetzt nicht so viel weiter proaktiv machen. Ein bisschen was, aber nicht so viel, weil halt, wie gesagt, die Plakate kamen und wir auch nachts plakatiert haben und andere Dinge noch irgendwie zu tun waren. Das für Info, ich hatte hier gerade einen Stromausfall. Aufnahme ist dahin. Bernd, du nimmst noch weiter auf. Magst du das nachher hochstellen oder mir irgendwie schicken? Dann kann ich das morgen hochstellen. Ich habe jetzt keine mehr. Hört ihr mich? Jo, jo. Hier schon, aber der Bernd anscheinend gerade nicht. Okay, ich zur Not starte ich jetzt wieder die Aufnahme, aber mir fehlen da jetzt 5 Minuten. Ja, okay. Okay, dann kommen wir zu den Terminen. Im August habe ich hier nochmal generell die Infos drinstehen für den Piratenbus. Da einfach ruhig nochmal reinschauen, wo der so unterwegs ist. Dann am 9.8. ist der Wahlkampfauftakt in Koblenz. Das ist als Info vielleicht nochmal ganz interessant für Rheinland-Pfalz. Da ist auch ein Link hinterlegt im Pad. Und am 11.8. ist eine Vortragsveranstaltung Geheimdienste und Verschlüsselung in der Berti ab 16 Uhr. Das war das, wo wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen hatten. Markus Kompa und Kaini werden da die Vorträge wohl zu halten. Da ist so die erste, wo eine Überlegung ist, inwieweit wir das von der AGÖA begleiten werden am 11.8. Ja, da sollte auf jeden Fall einmal die Vorankündigung natürlich rausgehen mit dem Start der Vortragsreihe und danach dann eventuell auch noch ein kleiner Bericht. Mal schauen, ob das als PM oder eher nur als Blog dann gemacht wird. Du meinst nach dem Vortrag? Genau, nach der Auftaktveranstaltung quasi. Da sind doch auch Bürger eingeladen, oder? Ja, es sind zu allen Veranstaltungen natürlich immer Bürger eingeladen. Nee, ich meine so der Fokus liegt doch jetzt nicht unbedingt nur auf Piraten, sondern auch auf Bürgern? Ja, ja, klar, natürlich. Also das hoffe ich doch mal, dass die Düsseldorfer das damit auf dem Schirm haben. Ja, jetzt wo du es sagst, also wo ich es lese. Wir haben am 10.8. einen Infostand, dann müssen wir da irgendwas basteln, wenn es dazu keinen Flyer gibt, irgendwie wenigstens was ausdrucken. Ja, das war jetzt leider dafür ein bisschen kurzfristig, dass da jetzt am 11.8. schon in Düsseldorf was ansteht. Ansonsten für die Vortragsreihen, die ich bis morgen gesammelt habe, die feststehenden Termine, da habe ich auch schon mit den Kreativen gesprochen, die werden dann eine Vorlage fertig machen für kleine Flyer und auch für Plakate. Und auf den Flyern werden dann alle Termine, die bis dahin feststehen, in ganz NRW aufgedruckt und verteilt und ja, zum Verteilen rausgegeben werden. Paki ist aber auch ein bisschen in der Orga mit drin für den Elfen. Der meint, der hat das auf dem Schirm, da irgendwas zu machen. Wer jetzt? Der Paki, der hier auch ist, aber anscheinend nicht zuhört gerade. Okay, ich schließe mich mal mit den Kreativen kurz, ob die uns noch was basteln. Ansonsten würde ich zumindest für einen Infostand am 10. In Düsseldorf was ganz Schlichtes ausdrucken mit dem Hinweis, dass man da hingehen kann. Ja, Druck wirst du bis dann halt nicht mehr hinkriegen. Also das ist halt einfach zu knapp. Ja, trotzdem kann mir die Gaga vielleicht das hübscher basteln, als ich das könnte. Genau, dann hat sie ja schon die Vorlagen dann auch für die anderen Flyer. Ach, die kriegt Spaß. Okay, ich habe da jetzt erstmal nur die Ende der Woche PM zur Bekanntgabe, gegebenenfalls danach nach dem Vortrag noch einen Blogpost. Gibt es dazu irgendwie ein Planungspad oder irgendwas? Das Planungspad hatte ich gerade reingepackt zu den Vortragsreihen. Was meintest du jetzt? Hatten wir das oben schon mal einmal drin? Genau, das hatten wir oben gerade schon. Da habe ich den Link zu meinem Arbeitspad halt reingepackt. Die gesammelten Termine, es wird halt alles noch ein bisschen hübscher. Wenn wir eine Wiki-Seite haben, da bin ich sicher, da wird die Vaku da auch dann schön irgendwie eine Liste haben mit den Terminen. dieser Vortrag in der Berti ist also quasi der Auftakt für diese Vortragsreihe. Jupp. Wobei man sagen muss, dass der Vortrag vom Markus Kompart an dem Tag schon zweimal gehalten wurde. Dann. Ja, ja, es gab ja schon auch in der Vergangenheit einige Krypto-Partys, gar keine Frage, und auch diese Vorträge. Es geht darum, das Ganze jetzt halt nochmal öffentlichkeitswirksam ein bisschen zu pushen, damit es auch außen wahrgenommen wird, dass wir da halt eben diese Vorträge anbieten und da Informationsquelle für die Bürger sind. Das ist deswegen jetzt halt dieses ganze Projekt halt nochmal in der Gesamtheit, weil es halt von außen einfach nicht wahrgenommen wird, dass wir da ganz viele Dinge tun. Kurze Zwischenfrage, steht noch einiges an, weil ansonsten würde ich jetzt langsam hier zumachen, damit ich noch halbwegs zeitig nach Hause komme. Ich sitze noch in der Berti. Ich habe jetzt gerade mal eben kurz über den Rest der TO geguckt. Nee, ich glaube, sonst jetzt nichts Akutes irgendwie, wo wir dich jetzt unbedingt bräuchten. Alles klar, dann verabschiede ich mich. Viel Spaß noch. Tschüss. Danke, tschüss. Okay, da müssen wir dann Ende der Woche was zu machen. Dann 12.8. bis 23.8. die Petitionstour, da hatten wir ja vorhin schon was zu. Da habe ich gerade via Twitter mich mit dem Ingo Schneider kurz geschlossen. Der hat da eine PM in Vorbereitung, die wird wohl morgen übermorgen rausgehen. Dann am 14.8. Nein zum Überwachungsstaat in Erkelenz. Das ist eine Demo, ne? Jupp. Sollte auf jeden Fall auch was zu rausschicken, weil das an dem Tag und an dem Wochenende auch, glaube ich, die einzige Demo von uns ist. Ist ein Mittwoch, ne? Wieso auf einem Mittwoch? Ja, warum denn nicht? Weil da Menschen arbeiten müssen normalerweise. Das ist aber erst um 18.30 Uhr oder sowas. Da gab es doch schon ein Pad. Haben wir nicht schon ein Pad gesehen irgendwo auf unserer Liste? Da ist ein Link zur Piratenpartei Heinsberg. Ja, aber ich habe doch schon... haben wir noch kein Pad? Ich habe da sonst auch noch nichts weiter gesehen. Ich habe das nur bei Twitter gelesen und im Mumble gehört, dass da halt eben die Demo ist. Nein, da kam Pat auch über die Liste. Ich hab's. Ein PM-Pad genau, war das, genau. Glaube ich, drin, um da noch eben kurz mitzuarbeiten, glaube ich, ne, gestern. Ja, ach, das genau. Stimmt, genau, ja, stimmt. Und da steht die Uhrzeit drin. Jo. Ja. was meinen die anderen? Sollen wir da noch wirklich für eine PM nochmals rausschicken, wenn die Heinsberger da jetzt schon was rausgeschickt haben? Ich ja, würde sagen, ja. Klar, auf jeden Fall, wir haben jetzt noch einen Verteiler als die. Ich würde sogar, ich weiß nicht, wer das da in Erkelenz jetzt genau organisiert, aber Christoph Hensen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, weil ich das tagsüber so nicht mitkriege, wenn ich arbeite, ist das über alle Listen schon verbreitet worden, all das, also auch die Piraten Bescheid wissen, dass man da vielleicht hingehen könnte, wenn man noch Zeit hat. Ja, also die über Twitter geht jetzt wohl schon einiges und da fließen die Kanäle auf jeden Fall. Ich würde aber auch vorschlagen, dass wir das mit unseren Social Media Kanälen auch auf jeden Fall nochmal bewerben. Öfters mal. Ja. Ja, ich fände da eine NRW-PM nicht, fände ich gut, fände ich angebracht. Jupp. Okay, am 17. und 18.8. haben wir die Euvicon in Frankfurt, das ist ja nicht wirklich unsere Baustelle. Wer macht das mit der PM? Entschuldigung, nur fürs Protokoll. Das ist Team PM-Team. Ach, die. Das Team, wo du Mitglied drin bist, Vaku. Ach Quatsch, erzähl mir nix. Dann am 21. bis 25. die Gamescon. Ich glaube, die hatten wir jetzt zu Genüge schon oben thematisiert. Dann am 24. würde ich jetzt heute noch mit reinnehmen die Stop Watching Us Demo in Dortmund. Da hatten wir ja letzte Woche schon Thema, warum das am 24. ist und nicht mit den anderen IDPs am 31. Die haben da ja irgendwie das Wochenende am 31. die Nazi-Demo da in Dortmund, deswegen passt das da nicht. Ja, ist aber jetzt auch noch kein akuter Handlungsbedarf, denke ich, ne? Nö. Okay, dann nochmal zur Ankündigung, 31.08. der IDP. Da ist nochmal der Link zum Protest-Wiki mit im Pad. Da kann nochmal jeder schauen, wo in der Nähe vielleicht noch eine Demo ist, eine IDP-Demo ist, um daran teilzunehmen. Am 31.08. findet ebenfalls noch die Dampfer-Demo in Düsseldorf statt. Da ist der Andi NRW noch als Redner mit dabei, auch schon mal so als Vorabinfo. Gut, alle anderen Daten, würde ich sagen, sind hier dem Pad noch zu entnehmen. Das ist alles dann im September schon rein und das wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen arg weit vorgegriffen. Jo. Irgendwelche Fragen noch zu dem Termin? Okay, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Sonstiges. Da ist nochmal die Tour vom Bus eingetragen, die Wiki-Seite dazu. Da bitte einfach ruhig nochmal schauen, dass die Infostände, wo der Bus dann auch ist, dann auch gut besucht sind. Das wäre immer ganz toll. Das ist für die lokale Presse sicherlich immer nochmal was ganz Interessantes. Ja, und auch da würde ich aber auch gerne seitens der Landespresse nochmal was machen, dass man das auch, dass man die Bustour nochmal via PM auch rausschickt mit gewissen Terminen, wo dann halt eben auch unsere Listenkandidaten und Abgeordnete da sein werden. Da werde ich mich jetzt halt auch darum kümmern, dass da bei den anderen Terminen noch welche von denen dann da sein werden und gerade in den größeren Städten, das sollte man ruhig nochmal bespielen. Ja. Wobei ich mich da jetzt frage, wo da jetzt tatsächlich der Nachrichtenwert ist für so eine Pressemitteilung. Dass wir unterwegs sind. Wir müssen, wir haben im Moment das Problem, dass wir im Wahlkampf nicht wirklich präsent erscheinen. Und damit erhöhen wir einfach die Chance, dass auch Terminankündigungen eventuell auch noch in anderen Zeitungen erfolgen. Da gibt es ja auch immer Kalender. Und aber auch, dass Presse selbst dann halt eben auch vor Ort ist und berichtet. Und dann nicht eventuell nur Lokalpresse, sondern wenn halt eben auch für die interessant Landespresse. Dann würde ich aber eher vielleicht einen konkreten Termin, wo vielleicht der Piratenbus da ist und auch ein paar von den Listenkandidaten da sind. Also ich finde jetzt eine PM dazu, dass wir einen Piratenbus haben, der durch die Gegend tingelt, jetzt einfach für die Presse nicht besonders spannend. Ich habe ja gerade gesagt, einen konkreten Termin. Das ist, sagte ich ja gerade. Ne? Also mit schon konkreten Termin, wo halt eben dann auch was in der größeren Stadt ist und wo dann dementsprechend auch Listenkandidaten und MDLs da sind. Ja, okay, dann brauchen wir die Info, wann da wo der Bus ist, dass es interessant ist, dann auch für uns da vielleicht was zu machen. Ja, ich melde mich da auf jeden Fall dann. Ja, also einen guten Termin, wo der Bus da ist, wo Leute da sind, die Presse vielleicht auch kennt, das nochmal zu promoten. Und dann kann man ja die Liste anhängen, die im Wiki ist oder was von dem Tourbus, da kann die Presse dann selber gucken. Aber ich fände das auch nochmal so einen guten Catcher, ja. Ja, genau. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Da trägt jetzt gerade, ich weiß nicht genau, wer es ist, noch jemand was zur Fanrechteaktion ins Pad ein. Wenn, dann vielleicht gerne unter Sonstiges, weil da mit dem Termin sind wir eigentlich schon durch. Ah ja, Fanrechteaktion, natürlich, klar. Sollten wir im Nachgang auf jeden Fall auch was zu berichten. Ist irgendwer von euch am Wochenende bei einem größeren Stadion auf Schalke oder in Dortmund oder sonst wo am Stadion und kann Fotos machen oder so? Stopp. Die Fanrechte Flyer sind erst gestern bestellt worden. Ich weiß nicht, ob die rechtzeitig bis zum Wochenende in der Berti sind. Okay. Die Info also, habe ich noch nicht. Die würde ich dann rausschicken, sobald ich da mehr weiß. Also gegebenenfalls kann sich das Ganze auch noch um eine Woche verschieben dann. Also für das nächste Bundesligaspiel dann. Ja. Okay, gut. Schade, ich habe gedacht, ihr schickt mich am Freitag nach München. Ich meine, auch wenn es keine Probleme gibt, sollte man doch immer mindestens mit 5-6 Tagen oder so rechnen bei so einer Bestellung. Ja, ich wusste halt nur, dass der offizielle Projektstart eben jetzt am kommenden Wochenende war zum Bundesligastart. Ja, eigentlich Freitag, ne? Ja, erster Spieltag. Dritte Liga hat zwar schon angefangen, aber erst und zweiter fangen jetzt an. Zweiter hat auch schon angefangen, die erste fängt am Freitag. Ah, okay. Es gibt da irgendwo auch ein Pad zu. Ich meine, irgendwer hat da was über die NRW-Info oder NRW-Liste. Ja, der Christian, der hat noch Ansprechpartner gesucht, auch für diverse Orte. Das ist auch über die NRW-Liste gegangen. Mhm. Aber es gibt, also da war kein Pad verlinkt und auch keine Wiki-Seite, nur irgendwie so der Aufruf, meldet euch so. Ja, wenn du da was Genaues weißt, sag auf jeden Fall Bescheid, dass wir dann halt dementsprechend das auch sonst noch ankündigen können. Ich weiß gar nicht, ist da vom Bund irgendwas rausgegangen? Machen die da überhaupt irgendwie mit? Sind die dabei? Ja, Moment, ich guck mal eben. Ich hab das gerade nämlich gar nicht so ganz auf dem Schirm, weil sonst sollten wir natürlich vorher auch noch eine PM dazu rausschicken. Also, hier steht, dass Christian Nissen der Ansprechpartner ist und falls man Hilfe braucht, sollte man eine Berti anrufen. Oder eine E-Mail schreiben mit Hashtag Aktion FR oder Aktion Fanrechte. Und Solzken hatte am 4. August eine Mail über die BTW-Direktkandidatenliste geschickt. Ja, aber das ist ja ein Bundesding. Das ist jetzt ja nicht nur so ein NRW-Ding. Und irgendwo habe ich das gesehen, jetzt finde ich natürlich wieder nichts. Ja, für NRW ist Christian der Ansprechpartner. Für den Bund sind das Heiko Herberg und Björn Glinke. Ja, habt ihr da bislang mitgekriegt, dass da eine PM in Planung ist oder die schon was rausgeschickt haben? Moment. Ich habe da nämlich gerade nichts auf dem Schirm. Also auf Bundesebene gibt's glaube ich nur eine Pressekonferenz. Das kam letztens auch am 5.8. Menschenrechte enden nicht am Stadiontor, für mehr Rechte für Fußballfans. Bernd Schlümmer, Julia Probst und Konstanze Dobberke werden eine Pressekonferenz am Donnerstag, den 8. abhalten. Also jetzt genau, übermorgen. Das war das, was ich gesehen habe. Also eine Pressekonferenz, eine PM in dem Sinne zur Aktion noch nicht. Ja, wobei in der PM zur Pressekonferenz sind schon die wichtigsten Informationen zur Aktion selber auch drin. Ja. Und okay, in also der haltet ihr es für überflüssig, dass wir da dann auch nochmal eben über Landespresse was rausschicken, dass wir eben halt auf vor beim Schalke-Spiel und halt bei den Bundesligaspielen, dass wir die zumindest irgendwie erwähnen oder so? Also solange wir nicht mal wissen, ob wir überhaupt die Flyer und so da haben, finde ich es jetzt nicht besonders sinnvoll, da im Vorfeld was zu machen. Nee, das ist ja klar. Davon mal natürlich abhängig. Ja, und ich hatte also nicht mit dem Christian, aber mit dem Frank Herrmann aus dem Landtag gesprochen. Der ist da so auch in das ganze Projekt involviert. Da gilt es eigentlich auch wieder so ein bisschen vorsichtig zu sein und jetzt nicht irgendwie 100.000 Piraten aufzufordern, vor den Stadien rumzuflyern, wie die Bekloppten, weil das Zeug landet dann im Papierkorb. Es soll schon eine detaillierte Information sein an die Fans. Die Fans sollen angeregt werden, mitzuarbeiten. Das müsste man dann also wirklich sprachlich noch ein bisschen ausfeilen. Ne? Also nicht hier alle raus und Flyer verteilen. Nee, das sollte ja auch nicht die PM sein. Die PM soll ja eben genau dieses Projekt halt eben erklären. Ne? Also was die da tun werden, warum sie das tun. Genau. Also ich würde es nicht in der PM auf Landesebene rausbringen. Ich auch nicht. Mit welcher Begründung? weil also Mel wird, wie gesagt, beispielsweise auf Schalke sein und darf die Aktion mitmachen. Vielleicht kann man den Christian fragen, ob er ein paar Sätze schreibt und das kommt auf den NRW-Blog und dann können wir das per Social Media halt verlinken. Ja, oder sowas. Das auf jeden Fall, das fände ich auch ganz schön. Können wir uns darauf einigen, dass wir da einen Blog draus machen, das dann über Social Media verbreiten? Ja, warum nicht? Das Ding ist halt einfach, dass ich das nicht für einen super politischen Neuigkeitswert halte. Das ist halt eine Aktion. Und Aktionen in der PM anzukündigen, die irgendwie, ich sag mal, keinen ja politischen Mehrwert haben. Also es ist ja mehr so eine Werbeaktion für unser Wahlprogramm. Ist keine Reaktion auf irgendein politisches Ereignis. Ja gut, aber da stecken ja schon Forderungen hinter. Ne, also es geht ja nicht immer darum, dass wir nur reagieren auf Dinge, sondern halt eben auch agieren mit Dingen, die wir gezielt dann halt eben raushauen. Da steckt ja nicht nur irgendwie jetzt eine Promotion-Veranstaltung hinter, sondern da stecken ja klare Forderungen für die Fans hinter. Ja, aber dann würde ich das vielleicht eher noch in Kombi mit den Sachen machen, die die Fraktion macht. Also da dann auch nochmal auf die Fan-Hearings hinweisen, was die Maria auch immer rumschickt und das eben ein bisschen weiterfassen. Aber das kannst du halt besser in einem Blogpost machen, finde ich. Ja, fände ich dann auch gut. Aber genau mit diesen Informationen, das fände ich super. Ja, Vakuum, magst du da den Christian mal anschreiben, ob der dazu was schreiben mag? Weil der kennt sich mit Sicherheit, der weiß mit Sicherheit auch über die Fan-Hearings und so weiter Bescheid. Ja, kann ich machen. Ja, mache ich dann morgen. Dann soll der einen Text liefern. Er wird ja wahrscheinlich nicht selber auf dem Blogpost schreiben können. Dann muss er uns einen Text liefern und wir packen den da drauf. Fantastisch. Okay, gibt es sonst noch irgendwas zum Thema Sonstiges? Jein. Es gibt im Moment noch Vorbereitungen von Sasa und mir bezüglich dieser Krypto-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das schon angesprochen hast, Sasa? Ja, habe ich schon. Also was mit der Vortragsreihe, das habe ich schon erzählt. Ja, und ich bin halt im Gespräch mit ein paar Leuten, die sich auf diese Beauftragung beworben haben. Wir sind da aber noch nicht ganz durch. Die Meinungen gehen auseinander. Die einen sagen, das ist halt eine Sache, die man nur lokal organisieren kann. Die anderen sagen, wir brauchen jemanden, der dafür sorgt, dass wir einen eigenen Key-Server anbieten. Das ist gerade noch so ein bisschen in der Diskussion und wir sind da noch nicht so weit. Aber ich werde schon gucken, dass ich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen das Ganze so ein bisschen sortiere und dass wir irgendwie im Wiki eine Sammelstelle haben und dass wir grafisches Material dazu gesammelt kriegen, wie Plakate, Flyer und so, damit wir das ein bisschen unterfüttern können. Ja, das hatte ich gerade in Teilen auch schon erzählt. Da sollten wir uns aber auf jeden Fall nochmal besprechen, wie da noch das weitere Vorgehen ist, was wir kurzfristig halt eben erreichen können und was eher dann nur langfristig. Ich habe da jetzt gerade noch Podiumsdisk eingetragen. Ich glaube, das war auch etwas, was ihr im Vorstand besprochen habt. Der Jens Ballerstedt hatte mich angesprochen. Es wird geplant, ja, zu dem ganzen Prism, Datenschutz, bla bla, Schnick, Schnack, Schnuck, vielleicht selber mal eine Podiumsdiskussion ins Leben zu rufen, wo wir auch andere Parteien einladen und natürlich den Bürger. Ich bin da gerade am Location suchen und planen. Oh ja, alles Weitere demnächst. Genau, da kriegen wir echt dann so ein richtig schönes Gesamtbild hin. Also einmal mit den Vortragsreihen, dann mit den Demos, die wir halt haben zum Wachmachen und dann halt auch noch eine Podiumsdiskussion, wo dann auch nochmal die anderen Parteien zu eingeladen werden. Ich glaube, da können wir echt ein richtig cooles Rundrum-Paket jetzt für den Wahlkampf auf die Beine stellen. Wenn der Paki gleich eine Minute Zeit hat, könnte ich noch die Antwort auf eine Frage kriegen. Können wir aber auch in einen anderen Raum gehen. Und ich hätte die Sasa gleich gerne nochmal eben. Okay, können wir bitte erst gucken, ob es noch irgendwas für diese Sitzung gibt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Sitzung um 22.33 Uhr und hoffe, euch alle wiederzusehen am 13. August um 21 Uhr. Einen schönen Abend noch.